unsterblich. Die Gesetze gegen uns, sie werden immer härter. Doch wir werden es euch zeigen, wir sind auf dem Stärker. Auch wenn ihr glaubt, so könnten wir uns stoppen. Wenn es hier euch kaputt, so können wir alle zusammenrotten. Der Kampf geht weiter gegen das System. Der Kampf geht weiter, wobei wird es untergehen. Der Kampf geht weiter gegen das System. Der Kampf geht weiter, wobei wird es untergehen. Für die Liebe zu unserem Vaterland, der man uns vorgeht. Doch wenn das Volk hier macht, halten wir uns nicht. Denn die Liebe zum Vaterland, sie ist das höchste Gut. Und wenn unsere Fahne geht, spürt ihr die deutsche Mut. Der Kampf geht weiter gegen das System. Der Kampf geht weiter, wobei wird es untergehen. Der Kampf geht weiter gegen das System. Der Kampf geht weiter, wobei wird es untergehen. Vollkommen gerade, das können wir nicht verstehen. Nur irgendwann, das sag ich euch, lange dann wird dort stehen. Dass der Rache kommt, stimmt, denn wir werden es wagen. Dann werden wir mit aller Kraft dann mal die Volksverräter anklagen. Der Kampf geht weiter gegen das System. Der Kampf geht weiter, wobei wird es untergehen. Der Kampf geht weiter gegen das System. Der Kampf geht weiter, wobei wird es untergehen. Der Kampf geht weiter gegen das System. Der Kampf geht weiter, wobei wird es untergehen. Der Kampf geht weiter gegen das System. Der Kampf geht weiter, wobei wird es untergehen. Wird es untergehen.